ganz alleine hier für mich. Genieße meine freie Zeit. Stressen lasse ich mich nicht. Oh, Entspannung macht sich breit. Hab nichts zu tun, muss nirgends hin. Einfach mal fern von allem. Hab nichts zu tun, keiner außer mir. Das ist alles, was ich brauch. Nur ich mit mir, oh yeah. Nur ich mit mir, oh yeah. Nur ich mit mir, yeah. Muss mich nach keinem anderen richten. Welch unglaubliches, befreiendes Gefühl. Oh, an manch solchen Tagen, da ergreife ich die Chance. Blick zurück auf meine Fehler und lerne dann daraus. Nur ich mit mir, oh yeah. Nur ich mit mir, oh. Nur ich mit mir, oh yeah. Muss mich nach keinem anderen richten. Welch unglaubliches, befreiendes Gefühl. Das ist der Weg, den ich will. Das ist der Weg, den ich will. Und er gehört mir.